Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 11. Wir hören nicht auf, für euch zu beten, dass unser Gott euch für das Leben bereit macht, zu dem er euch berufen hat. Und wir beten, dass Gott eure guten Absichten und das, was sie aus dem Glauben heraus tut, mit seiner Kraft erfüllt. Gott segne dieses Wort. Jesus leitet uns. In diesem Bibeltext hier aus dem 2. Thessalonicher Brief lernen wir mehr, was es bedeutet, dass Jesus uns leitet. Und wichtig ist hier zu verstehen, wie Paulus an die Thessalonicher schreibt, dass unsere Absichten und das, was wir im Glauben tun, schon ein Ergebnis ist aus unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Ihr erinnert euch, Jesus Christus ist der, der unseren Glauben beginnt in uns und auch vollendet. Wohl nicht zeitlebens, aber wichtig, ich wiederhole nochmal, Jesus Christus beginnt den Glauben in uns und er vollendet ihn auch. Und das hilft uns zu verstehen, dass wir, wie hier auch der Vers uns einlädt, dass wir uns Gott unterordnen und Jesus Christus unterordnen und Jesus uns dann ins Herz spricht und uns die guten Absichten gibt, die wir tun wollen, sollen und können, aber das geht nur mit Christuskraft, mit der Kraft Jesus Christus. In eigener Stärke oder in eigener Kraft können wir gar nichts tun. Und es ist eben so, dass wir uns Christus unterordnen, dann durch unsere persönliche Beziehung mit Christus, der Heilige Geist uns ins Herz spricht und Jesus uns dann leitet. Ja, in Wort und Tat. Und das ist wichtig zu verstehen, was hier der Zusammenhang ist aus dem 1. und 2. Thessalonicher Brief. Also es sind zwei Briefe, Bücher auch genannt, Buch der Thessalonicher, ist, dass leider eben viele Menschen in die Irre geleitet worden sind. Ja, durch Leute, die vorgegeben haben, die Wahrheit über Christus anderen mitzuteilen, aber eben für Geld oder Bezahlung den Leuten erzählt haben, was auch immer die Leute hören wollten. Aber das hatte leider nichts mit Christus zu tun. Und so ist viel Missverständnis entstanden und die Leute haben Unverständnis und die Leute sind in die Irre geführt worden und haben eben dann, brauchten dann eben die Hilfe von Paulus, dass Gott durch Paulus spricht in seinem Brief, dass sie eben wieder zurück zu Jesus Christus kommen und verstehen, wer Jesus Christus ist als Gott im Fleische und warum er gekommen ist, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, für unsere Sünden. Und er versucht, die Leute wieder auf den rechten Weg zu führen. Und darauf kommt es an, zu verstehen. Also lest mal durch den 1. und den 2. Thessalonicher Brief. Da passiert so viel und vieles, vielleicht nicht alles, aber vieles ist auch heute, 2000 Jahre später beinahe so, auch Teil, wo Menschen in die Irre geleitet werden oder geführt werden von anderen Menschen leider. Und es ist also sehr, sehr wichtig, diese Wahrheiten, die wir Jesus Christus folgen, wahrzunehmen. Ja, und darauf kommt es an. Also Jesus leitet uns und wir ordnen uns ihm unter und er hilft uns und er leitet uns. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, dass du uns immer den rechten Weg zeigst, deinen besten und rechten Weg. Und der sieht manchmal oder oft ganz anders aus, als wie wir uns das vorstellen, aber wir beten, dass du uns hilfst, dass wir uns dir unterordnen und dass du uns durch den Heiligen Geist ins Herz sprichst, was du denn eben vorhast in unserem Leben, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen und dass wir deinen persönlichen Plan und Zeitrahmen für uns wahrnehmen und wahrnehmen können. Und das geht nur in und durch deine Kraft. Ohne dich, Herr Jesus, können wir gar nichts erreichen. Und wir danken dir, dass du uns den Weg aufzeigst, den rechten Weg immer. Und dafür danken wir dir. Und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.